faulen Zähne, Hase, hab den Halbmond im Nacken. Verpackt im Zellophan vor meiner Marlboro-Schachtel. Ich bleib wohl im Schatten und heiz ein für Kader, aber scheiß drauf, denn bald wirst du rauskommen im Ratte. Auch die Reichen feiern diesen Sound, den ich mache. Free Download, denn ich will daraus keine Patte. Die Hauptsache ist, du hörst zu Haus meine Platte. Scheiß drauf, ob es sich verkauft, ist mir Latte. Man sieht, dass du stiehlst und du klaust, du Attrappe. Du weitest viel zu viel, denn du hast keinen eigenen Stil. Kopierst meine Texte, doch begreifst nicht das Prinzip. Aber scheiß drauf, ich chille, denn ich schreib wie ein Genie. Mit der Zeit lernte ich viel, obwohl ich pausenlos gebufft hab. Auch die Gops, die rumfahren, stehen auf Frauenkoks und Klunker. Im Block blitzt Rollies, doch wir schauen von oben runter. Scheiß drauf, wir schauen nur, weil das Kraut ist schon gebunkert. Gebunkert, gebunkert, gebunkert.